wollen wir uns mal mit einem interessanten Tier beschäftigen, nämlich mit diesem hier. Ich bin der Teufel! Faulzahnig, alt, bucklig, warznasig und nicht blond, blauäugig.